Es hat mich gefreut, von Herrn Oberstleutnant Kriebel zu hören, dass dieser verfluchte preußische Militarismus nach 1866 auch das bayerische Militär befruchtet hat. Geheimrat Heim schreibt wörtlich, er habe dann ausgeführt, es gibt einen herrlichen Weg, den auch viele akzeptieren können, und das ist die Brechung der Vormachtstellung Preußens und Berlins durch ein streng föderalistisch gegliedertes Deutschland mit zentralisierter Außenpolitik, gemeinschaftlicher Wirtschaftspolitik, Rechtspflege, Heer- und Milizsystem, aber mit Kommandogewalt bei den Ländern und in allem Übrigen, besonders in den Beamten-, Personal- und Kulturfragen, weitgehende Selbstständigkeit und Selbstverwaltung. Das ist ein Programm, das ein Deutscher vertreten kann, und Frankreich würde damit a. die Vormachtstellung Preußens für alle Zeit brechen und b. sich gegenüber einem durchaus friedlichen Deutschland sehen. Ich habe auch ausgeführt, dass bei uns in Bayern wohl die weit überwiegende Mehrzahl der Bevölkerung jeden Revanchegedanken abholt ist. Ich habe öffentlich ebenso gesprochen. Ich erinnere mich an meine Rede, die ich im April auf dem Kreisparteitag in Regensburg gehalten habe. Sie enthält dieselben Gedankengänge. Die gleichen Gedankengänge habe ich wiederholt in meiner Partei vorgetragen und ich habe immer mehr Verständnis dafür gefunden. Und dann in einem weiteren Briefe, die Hannoveraner aber sind ein Kapitel für sich und da sind sie wohl nicht genau unterrichtet, weder über Personen noch über Verhältnisse. Die Sache liegt nicht so einfach. Sie können von mir einmal mündlich darüber hören, wie bei den Hannoveranern die Dinge liegen. Wegen der Hannoveraner uns sofort Landespartei zu nennen, bestand keine Veranlassung. Ich hoffe, dass wir auch mit den Hannoveranern auf einen Boden kommen. Da muss aber noch einiges gereinigt werden. Geheimrat Heim unterstreicht dann seine Bekanntschaft mit Herrn von Dannenberg, dem bekannten Führer der Loslösungsbestrebungen Hannovers aus dem preußischen Staatsverband. Zur ganzen Charakterisierung möchte ich noch folgende Stelle verlesen. Eben lese ich Ihren Brief an Geheimrat Grauert. Auf eines muss ich kurz zurückkommen. Ich entnehme Ihrem Briefe, dass Sie der Münchner Journalist G. als Protestant überschrieben hat und Sie dadurch offenbar verdächtig zu machen versuchte. Das ist allerdings unerhört. Die Partei kann für eine solche Taktlosigkeit nicht haftbar gemacht werden. Es ist mehr wie eine Taktlosigkeit. Entschuldigen Sie, meine Herren Richter, wenn ich so lange vorgelesen habe, es war für mich notwendig. Inzwischen waren in der neuen Reichsverfassung die Bestrebungen auf die Umgestaltung des Reiches verankert worden. Der Paragraph 18 lässt die Schaffung neuer Staaten innerhalb des Reiches zu. Die Bayerische Volkspartei zog im Herbst 1920 in den Bamberger Beschlüssen die Folgerung. Ob die Beschlüsse, wie behauptet wird, dem französischen Gesandten in München, Herrn Dart, vorgelegen haben, möchte ich natürlich bezweifeln. Solche Gerüchte sind aber Symptome. In Punkt 2 der Beschlüsse wird die beschleunigte Ermöglichung der Bildung von Einzelstaaten auf verfassungsmäßige Wege gefordert. Die Weimarer Verfassung hatte 2 Jahre für die Möglichkeit solcher Gebietsveränderungen vorgesehen. Das dauerte der Bayerischen Volkspartei zu lange. Ich glaube nicht, dass die Bayerische Volkspartei daran gedacht hat, aus Franken einen eigenen Staat zu machen. Es handelte sich um die Zerschlagung Preußens. Die 6. Forderung verlangte für die einzelnen deutschen Staaten das Recht, die Angelegenheiten ihrer eigenen, durch die Reichsverfassung gegebenen Zuständigkeit mit anderen Staaten Verträge abzuschließen und Vertreter bei auswärtigen Staaten zu bestellen. Das wäre alles letzten Endes die gleiche Politik, wie sie im Bayerischen Kurier seit dem Zusammenbruch propagiert worden war. Diese Politik war auch die Politik des Herrn Dr. von K. Auch in dem Pamphlet Ludendorff in Bayern, das die mir heiligen weiß-blauen Farben entweiht, steht, dass K. einen Staatenbund haben will. Immer wieder hörte ich das Wort von starken Staaten in einem starken Reich. Ich hätte gesprochen von gesunden Staaten in einem Staatenreich. Als ich im August 1920 hierher zog, nicht aus politischen, sondern allein aus privaten Gründen, kam ich auch in Beziehungen zu Herrn von K. Als im Herbst 1920 der Kampf des Herrn Sanitätsrats Dr. Pittinger gegen Herrn Forstrat Escherich begann, schien es erwünscht, eine Hilfstruppe gegen den Organisator der bayerischen Einwohnerwehr, Herrn Forstrat Escherich, zu haben. Meine Beziehungen zu Herrn von K. wurden enger und ich konnte einen Einblick in sein Denken gewinnen. Auch hier der Gedanke des länderweisen Anschlusses der deutsch-österreichischen Gebiete ohne Niederösterreich mit Wien, während nicht von Herrn von K., aber ganz öffentlich die vorübergehende Trennung Bayerns vom Reich erörtert wurde, die mir tief erschrecklich war. Der Gedanke, Wien und Niederösterreich sozusagen ihrem Schicksal zu überlassen, erschien mir durch und durch undeutsch. Ich meinte, ganz Österreich sollte sich ans Reich anschließen. Wollten dann einige Länder sich an Bayern anschließen, so in Gottes Namen, das wäre dann lediglich Angelegenheit Bayerns und dieser Länder. Aber zuerst gehört ganz Österreich nach Deutschland. Über die Arbeit von Bayern aus nach Österreich hinein könnten wohl andere besser Auskunft geben als ich. Sie bewegt sich ganz in den von mir beanstandeten Gedankengängen. Ein besonderes Schlaglicht warfen mir die Verhandlungen des Grafen von Soden mit ungarischen Herren aus dem Jahre 1922. Den Gedanken der vorübergehenden Trennung sehe ich als Hochverrat an. Ich habe es begrüßt, dass die DVP in Bayern in ihrem Aufruf vom 31. Mai 1923 es reichlich spät ausspricht. Den Gedanken einer auch nur vorübergehenden Trennung Bayerns vom Reich lehnen wir mit Abscheu als Hochverrat ab. Das ist das, was ich seit Jahren sage. Ich erinnere mich noch an die Vorgänge im August 1922. Sie haben für mich nur insoweit Interesse, nicht weil sie das bayerische Verfassungsleben berühren, sondern begründeten Anlass gaben anzunehmen, dass damit die entscheidende Lostrennung Bayerns aus dem Reiche verbunden war. Herr Sanitätsrat Pittinger könnte darüber wohl Aufschluss geben. Dazu traten immer wieder die separatistischen Bestrebungen unverhüllt auf. So schreibt die italienische Zeitschrift Politica im März 1923, das Ziel Frankreichs und seiner Agenten war ein katholisches, monarchistisches Alpenreich unter dem Kronprinzen Ruprecht, bestehend aus Bayern, einem Teile Württembergs, der Pfalz und dem Rheinland.